freilich sollte Gott ein Wort zum Urteil sprechen und seines Namen Spott an seinen Feinden rächen. Und Silber ist die Rechnung deiner Sünden, und hätte Gott auch gleich Geduld, verwirrt doch dein feindseliges Gemüt die angebotene Güte und drückt den Nächsten um die Schuld.